1. ICH habe sorgfältig beobachtet und erkannt, dass sowohl die Gerechten als auch die Weisen und Eitaten unter Gottes Kontrolle stehen, der Mensch kann jedoch weder lieb noch hassvorhersehen, die als ungewiss vor ihm liegt. 2. Es ist offensichtlich, dass allen Menschen dasselbe Schicksal widerfahren kann, denn sowohl dem Gerechten als auch dem Gottlosen, dem Reinen und dem Unreinen, dem Opfernden und dem, der nicht opfert, begegnet das gleiche End, ebenso wie dem Guten und dem Sünder oder dem, der einen Eid leistet, und dem, der ihn meidet. 3. Die stellt ein großes Jubel in allem dar, was unter der Sun geschieht, namlich das all dasselbe Schicksal teilen, infolgedessen fühlt sich das Herz der Menschenkinder mit Bosheit und Torheit während ihres gesamten Lebens, bevor es schließlich zu den Toten gehen. For, solange jemand zu den Lebenden gehört, besteht noch Hoffnung, denn ein lebendiger Hund ist in der Tat besser als ein toter Low. 5. Die Lebenden sind sich ihres bewusst die Händen Todes bewusst, wohingegen die Toten keenele wissen besitzen und kein weitere Belohnung erhalten, die ihre Erinnerung in Vergessenheit geraut. 6. Ihr Lieb, Hass und Eifer sind längst vergangen und sie haben fortan keinen Anteil mehr an den Geschehnissen unter der Sun. 7. Gehör daher in Genius Dane brot mit Freud und trink deinen Wein mit einem fröhlichen Hasen, denn Gott hat den Handlungen schon lange zu vorgebilligt. 8. Dane Kledung soll stets weiss sein, und es soll deinem Haupt niemals und Saubel fällen. 9. Genius das Leben mit der Frau, die du liebst, warend all der Tage deines verganglichen Lebens, die Gott dir unter der Sun gewort hat, denn dies ist dein Anteilem Leben und die Belohnung für dein Mühen, die du unter der Sun auf dich nimmst. 10. Als, was dein Hand mit deiner Kraft zu tun vermag, das Tuesday, den in der Unterwelt, wohin du gehen wirst, gibt es weder arbeit noch Planung, weder Erkenntnis noch Weisheit. 11. ICH habe unter der Sun ernüt festgestellt, dass weder die schnellen den Wettlauf gewinnen noch die starken den Krieg entscheiden, noch die Weisen brot besitzen, noch die klugen Reichtum erlingen, noch die verstandigen ganz finden, stattdessen sind all dem Einfluss von Zeiten zufall unterwerfen. 12. Der Mensch kennt sein eigen Zeit nicht, denn wie Fiesche, die in einem tuckischen Netz gefangen werden, und wie Vogel, die in einer Schlinge gefangen werden, so werden auch die Menschenkinder in der Zeit des Unglücks unerwartet erfasst, wenn es sie plötzlich überfällt. 13. Auch dies habe ich als Weisheit unter der Sun wahrgenommen und es erschien mir von großer Bedeutung. 14. Es gab ein klein Stadt mit wenigen Einwohnern, gegen die ein mächtiger König zog, sie belagert und gross Belagerungswerk errichtet. 15. In dieser Stadt befand sich jedoch ein armer, wiser Mann, der sie durch sein Klugheit rettet, denn er erinnert sich niemand an diesen armen Mann. 16. Daraufhin dacht ich, Weisheit ist zwar besser als Stork, doch die Weisheit eines armen Mannes wird oft veraktet, und sein Wort finden kein Beachtung. 17. Die ruhigen Wort der Weisen sind wertvoller als das Lortgeschrei eines Herrschers unter Toren. 18. Weisheit übertrifft Kriegswaffen und Wut, doch ein einziger Sünder kann viel Guts verderben.